faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe fünfter akt bergschluchten wald fels einöde diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe fünfter akt bergschluchten wald fels einöde heilige anachoreten gebirg auf verteilt gelagert zwischen klüften chor und echo waldung sie schwankt heran felsen sie lasten dran wurzeln sie klammern an stamm dicht an stamm hinan woge nach woge spritzt höhle die tiefste schützt löwen sie schleichen stumm freundlich um uns herum ehren geweihten ort heiligen liebeshort pater extaticus auf und ab schwebend ewiger wonnebrand glühendes liebeband siedender schmerz der brust schäumende gotteslust pfeile durchdringet mich lanzen bezwinget mich keulen zerschmettert mich blitze durchwettert mich das ja das nichtige alles verflüchtige glänze der dauerstern ewiger liebe kern pater profundus tiefe region wie felsenabgrund mir zu füßen auf tiefem abgrund lastend ruht wie tausend bäche strahlend fließen zum grausen sturz des schaums der flut wie strack mit eignem kräftigen triebe der stamm sich in die lüfte trägt so ist es die allmächtige liebe die alles bildet alles hegt ist um mich her ein wildes brausen als wogte wald und felsengrund und doch stürzt liebevoll im sausen die wasserfülle sich zum schlund berufen gleich das tal zu wässern der blitz der flammend niederschlug die atmosphäre zu verbessern die gift und dunst im busen trug sind liebesboten sie verkünden was ewig schaffend uns umwallt mein innres mög es auch entzünden wo sich der geist verworren kalt verquält in dumpfer Sinne Schranken, scharf angeschloßnem Kettenschmerz. O Gott, beschwichtige die Gedanken, erleuchte mein bedürftig Herz. Pater Seraphicus, mittlere Region, welch ein Morgenwölkchen schwebet durch der Tannen schwankend Haar. Ahn ich, was im Innern lebet, es ist junge Geisterschar. Chor seliger Knaben, sag uns, Vater, wo wir wallen, sag uns, Guter, wer wir sind. Glücklich sind wir, allen, allen ist das Dasein so gelind. Pater Seraphicus, Knaben, mitternachts geborne, halb erschlossen, Geist und Sinn, für die Eltern gleich verlorne, für die Engel zum Gewinn. Dass ein Liebender zugegen fühlt ihr wohl, so naht euch nur, doch von schroffen erdewegen, glückliche, habt ihr keine spur. Steigt herab in meiner augen welt- und erdgemäß organ, könnt sie als die euern brauchen, schaut euch diese gegend an. Er nimmt sie in sich. Das sind bäume, das sind felsen, wasserstrom, der abe stürzt und mit ungeheuerm Wälzen sich den steilen Weg verkürzt. Selige Knaben, von innen, das ist mächtig anzuschauen, doch zu düster ist der Ort, schüttelt uns mit Schreck und Grauen, edler, guter, lass uns fort. Pater Seraphicus, steigt hinan zu höherm Kreise, wachset immer unvermerkt, wie nach ewig reiner Weise Gottes Gegenwart verstärkt. Denn das ist der Geisternahrung, die im freisten Äther waltet, ewigen Liebens Offenbarung, die zur Seligkeit entfaltet. Chor seliger Knaben, um die höchsten Gipfel kreisend, Hände verschlinget freudig zum Ringverein, regt euch und singet heil'ge Gefühle drein. Göttlich belehret dürft ihr vertraun, den ihr verehret, werdet ihr schaun. Engel, schwebend in der höhern Atmosphäre, Faustens Unsterbliches tragend. Gerettet ist das edle Glied der Geisterwelt vom Bösen. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und hat an ihm die Liebe gar von oben teilgenommen, begegnet ihm die selige Schar mit herzlichem Willkommen. Die jüngern Engel, jene Rosen aus den Händen liebend heiliger Büßerinnen, halfen uns den Sieg gewinnen und das hohe Werk vollenden, diesen Seelenschatz erbeuten. Böse wichen, als wir streuten, Teufel flohen, als wir trafen. Statt gewohnter Höllenstrafen fühlten Liebesqual die Geister. Selbst der alte Satansmeister war von spitzer Pein durchdrungen. Jauchzet auf, es ist gelungen! Die vollendetern Engel. Uns bleibt ein Erdenrest zu tragen, peinlich, und wär er von Asbest, er ist nicht reinlich. Wenn starke Geisteskraft die Elemente an sich herangerafft, kein Engel trennte, geeinte Zwienatur der innigen beiden, die ewige Liebe nur vermag's zu scheiden. Die jüngern Engel. Nebelnd um Felsenhöh spür ich soeben, regend sich in der Näh ein Geisterleben. Die Wölkchen werden klar, ich seh bewegte Schar seliger Knaben, los von der Erde Druck, im Kreis gesellt, die sich erlaben am neuen Lenz und Schmuck der obern Welt. Sei er zum Anbeginn steigendem Vollgewinn diesen gesellt. Die seligen Knaben, freudig empfangen wir diesen im Puppenstand, also erlangen wir englisches Unterpfand. löset die flocken los, die ihn umgeben, schon ist er schön und groß von heiligem leben. Doctor Marianus in der höchsten, reinlichsten zelle, hier ist die aussicht frei, der geist erhoben, dort ziehen fraun vorbei, schwebend nach oben. Die herrliche mitten in, im Sternenkranze, die Himmelskönigin, ich seh's am Glanze. Entzückt. Höchste Herrscherin der Welt, lasse mich im blauen, ausgespannten Himmelszelt dein Geheimnis schauen. Billige, was des Mannes Brust ernst und zart beweget und mit heiliger Liebeslust dir entgegenträget. Unbezwinglich unser Mut, wenn du her gebietest. Plötzlich mildert sich die Glut, wie du uns befriedest. Jungfrau, rein im schönsten Sinn, Mutter, ehrenwürdig, uns erwählte Königin, Göttern ebenbürtig. Um sie verschlingen sich leichte Wölkchen, sind Büßerinnen, ein zartes Völkchen, um ihre Kniee den Äther schlürfend, Gnade bedürfend. Dir, der Unberührbaren, ist es nicht benommen, dass die leicht Verführbaren traulich zu dir kommen. In die Schwachheit hingerafft sind sie schwer zu retten. Wer zerreißt aus eigner Kraft der Gelüste Ketten? Wie entgleitet schnell der Fuß schiefem, glattem Boden? Wen betört nicht Blick und Gruß schmeichelhafter Odem? Mater Gloriosa schwebt einher, Chor der Büßerinnen. Du schwebst zu Höhen der ewigen Reiche, vernimm das Flehen, du ohne Gleiche, du Gnadenreiche. Magna Peccatrix, Sankt Lucae, 7:36. Bei der Liebe, die den Füßen deines gottverklärten Sohnes Tränen ließ zum Balsam fließen, trotz des Pharisäerhohnes. Beim Gefäße, das so reichlich tropfte Wohlgeruch hernieder, bei den Locken, die so weichlich trockneten die heiligen Glieder. Mulier Samaritana, St. Johannes 4. Bei dem Bronn, zu dem schon Weiland Abraham ließ die Herde führen, bei dem Eimer, der dem Heiland kühl die Lippe durft berühren, bei der reinen, reichen Quelle, die nun dorther sich ergießet, überflüssig, ewig helle, rings durch alle Welten fließet. Maria Ägyptiaca, Acta Sanctorum, bei dem hochgeweihten Orte, wo den Herrn man niederließ, bei dem Arm, der von der Pforte warnend mich zurückgestieß, bei der 40-jährigen Buße, die ich treu in Wüsten blieb, bei dem seligen Scheidegruße, den im Sand ich niederschrieb. Zu drei. Die, du großen Sünderinnen, deine Nähe nicht verweigerst und ein büßendes Gewinnen in die Ewigkeiten steigerst. gönn auch dieser guten seele die sich einmal nur vergessen die nicht ahnte daß sie fehle dein verzeihen angemessen una pönitentium sonst gretchen genannt sich anschmiegend neige neige du ohne gleiche du strahlenreiche dein antlitz gnädig meinem glück der früh geliebte nicht mehr getrübte er kommt zurück selige knaben in kreisbewegung sich nähernd er überwächst uns schon an mächtigen gliedern wird treuer pflege lohn reichlich erwidern wir wurden früh entfernt von lebekören doch dieser hat gelernt er wird uns lehren die eine büßerin sonst gretchen genannt vom edeln geisterchor umgeben wird sich der neue kaum gewahr er ahnet kaum das frische leben so gleicht er schon der heiligen schar sieh wie er jedem erdenbande der alten hülle sich entrafft und aus ätherischem gewande hervortritt erste jugendkraft vergönne mir ihn zu belehren noch blendet ihn der neue tag mater gloriosa komm hebe dich zu höhern sphären wenn er dich ahnet folgt er nach doktor marianus auf dem angesicht anbetend blicket auf zum retterblick alle reuig zarten euch zu seligem geschick dankend umzuarten werde jeder bessere sinn dir zum dienst erbötig jungfrau mutter königin göttin bleibe gnädig chorus mysticus alles vergängliche ist nur ein gleichnis das unzulängliche hier wird's ereignis das unbeschreibliche hier ist es getan das ewig weibliche zieht uns hinan finis ende von fünfter akt ende von faust der tragödie zweiter teil